Gleichzeitig ist die Landwirtschaft für ihr Funktionieren auf die Dienstleistungen der Natur angewiesen. Von der Bestäubung über Nährstoffe in Böden bis zur Wasserversorgung. Hier besteht eine empfindliche Wechselwirkung. Der Konflikt zwischen einer ausreichenden und gesunden Ernährung und dem Artenschutz scheint vor diesem Hintergrund unauflösbar. Nicht wenige, selbst kundige Zeitgenossen sehen kaum Lösungsmöglichkeiten. Sie haben die Hoffnung aufgegeben, dass es gelingt, Nutzung und Schutz der Natur vernünftig auszutarieren. Sie wähnen die Menschheit vielmehr auf einem schlingernden Abwärtskurs, im Konflikt zwischen der Notwendigkeit höherer Produktion und den natürlichen Grenzen des Planeten. So sehen sie überall Verwerfungen wirtschaftlicher und sozialer Art mit unabsehbaren Folgen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und die politischen Systeme. Solche Weltuntergangsszenarien haben gerade bei gut gebildeten und um die Welt besorgten Menschen Konjunktur. Sie sind aber erstens nicht hilfreich und zweitens auch nicht nötig. Denn der Konflikt ist beherrschbar. Jedenfalls, solange Weizen nicht als Waffe missbraucht wird. Dazu ist allerdings ein fundamentaler Wandel in der Landwirtschaft nötig, der hier im Norden anders aussehen muss als im globalen Süden. So ein Wandel ist keine Lappalie, aber das Problem ist lösbar. Zu einem guten Teil sogar relativ einfach, wenn wir bereit sind, ein paar entscheidende Gewohnheiten hinter uns zu lassen. Die Landwirtschaft zählt zu den größten Vernichtern von Biodiversität. Einmal, weil sie massenweise artenreiche Wälder, Savannen oder Graslandschaften verdrängt. Sie dehnt sich fortwährend weiter aus und erobert unberührte Natur, umso stärker, je mehr Güter und Ressourcen die Menschheit verbraucht und konsumiert. Inzwischen nimmt die Landwirtschaft mehr Fläche als Wälder ein, die einst die Landmasse der Erde vornehmlich prägten. Knapp 38% sind heute Agrarfläche, also Acker- und Weideland. Auf etwa 29% stehen noch Wälder. Damit hat sich der Anteil an Boden, den der Mensch für seine Zwecke nutzt, immer mehr vergrößert. Entstanden sind sogenannte Agrarlandschaften.